In der DIVJK haben sich die Mitarbeiter der Ministerien und der zentralen Organe und die Funktionäre und Werktätigen aller Fabriken und Betriebe zur Beseitigung der Dürreschäden erhoben. Die Ministerien und zentralen Organe wie das Ministerium für Metallurgie, das Ministerium für Erzbau, das Ministerium für Landespflege und Umweltschutz, das Ministerium für Arbeit und das Staatliche Kontrollamt für Seefahrt, die sich auf die von einer schweren Dürre heimgesuchten Felder der genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe im Bezirk Südfanghe begeben haben, beschäftigen sich aktiv mit der Bewässerung der Felder. Und sie übergaben den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben viele Ausrüstungen wie Wasserpumpe und Sprühmaschine und die Materialien und rückwärtige Güter und ermutigten dabei die Werktätigen der Landwirtschaft. Auch die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Organe wie des Ministeriums für Eisenbahnwesen und der Hauptverwaltung für die Ausstellung im Ausland und die Werktätigen, die in den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben in der Stadt Kaesong im Einsatz sind, nutzen verschiedene Wassertransportmittel und die mobilen Kleinwasserpumpen und Sprühmaschinen aktiv und tragen somit zur Dürrebekämpfung bei. Die Arbeiter verschiedener Fabriken und Betriebe wie der Hauptverwaltung für Erzbau im Gebiet Danzon und des Pyongyang Kabelwerkes 326 produzieren und liefern Ausrüstungen und Materialien für die Dürrebekämpfung.